Wölfe Radio, der VfL Podcast. Willkommen zurück und wie angekündigt mit einer Spezialausgabe zum Thema Trainerdiskussion in Wolfsburg. Das hatte ich versprochen, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, denn eigentlich brauchen wir diese Diskussion gar nicht zu führen, wenn es nach dem Ergebnis geht, was da am Ende steht, nämlich Klaus Allofs hat ganz klar gesagt, der Trainer steht nicht zur Disposition. Entsprechend können wir uns hier auf den Kopf stellen und sonst irgendwas sagen, es hätte keine Auswirkungen. Das möchte ich gerne vorausschicken. Nichtsdestotrotz ist es Thema unter den Wolfsburger Fans und es brennt auf der Wolfsburger Fanseele, sich damit auseinanderzusetzen. Das habe ich mehrfach jetzt gehört und dem möchte ich gerne auch Rechnung tragen, denn letztendlich, ich sage es ja immer so gerne, für euch mache ich ja das hier, dieses Wölferadio, und entsprechend hat dann auch jeder die Möglichkeit, mal seine Meinung zu äußern dazu. Dieter Hecking selbst hat sich überraschenderweise für mich ebenfalls zu Wort gemeldet zu der Diskussion und hat unter anderem der WAZ erzählt, dass er, ja, im Zusammenhang der Betrachtung seiner Person, dass er nicht die Ansicht teilt, Hecking macht alles richtig, so wie es beim Pokalsieg 2015 der Fall gewesen sei. Jetzt macht Hecking alles halt alles falsch. Wenn die Meinung vorherrscht, dann ist das halt so, sagte der Trainer. Er sieht also die Diskussion um seine Person relativ gelassen. Nichtsdestotrotz räumt er ein, dass es sie gibt. Und das ist ja auch schon mal ganz interessant. Insbesondere bei wolfsblog.de wird das Thema sehr, sehr heiß diskutiert, auch in den letzten Wochen. Aber auch bei mir bei Facebook bekomme ich auch mal wieder Zuschriften oder sehe in den verschiedenen Foren die Meinungen der Fans dazu. Und stellvertretend für alle Fans, die unzufrieden sind mit der Personalie Dieter Hecking beim VfL, möchte ich jetzt sprechen mit Diego 1953, er ist topgerankter User, also derjenige mit den meisten Beiträgen bei wolfsblog.de und ja, Vereinsmitglied beim VfL seit den 60er Jahren. Hallo Diego. Grüß dich, Daniel. Bevor wir loslegen, wollte ich den Zuhörern noch ein paar Modalitäten erklären. Und zwar habe ich zu der ganzen Angelegenheit natürlich auch meine Meinung, dazu vielleicht dann mehr im Anschluss. Aber das tut im Moment nichts zur Sache. Es geht vor allen Dingen darum, diese Sache jetzt mal zur Diskussion zu stellen und dann auch das Forum entsprechend zu bieten. Kurz noch die Fakten. Als Dieter Hecking vor etwa 3 Jahren zum VfL Wolfsburg gekommen ist, hat er die Klasse gehalten. Danach ist er mit der Mannschaft in die Europa League gekommen und im Anschluss daran ja der bekannte Pokalsieg, die Champions League-Teilnahme, Vizemeisterschaft und der Supercup-Sieg. In der gegenwärtigen Saison sieht es so aus, der VfL Wolfsburg ist Achter und belegt in der Heimtabelle den 5. Platz und in der Auswärtstabelle Platz Nummer 17. Insgesamt hatte der VfL in 30 Spielen 10 Siege, 9 Unentschieden und 11 Niederlagen und dabei eine fast ausgeglichene Tordifferenz von 42 zu 41, also plus 1. Das sind die Fakten, über die wir jetzt sprechen. Und daraus abgeleitet die erste Frage an Diego: Warum ist Dieter Hecking nicht mehr der richtige Trainer für den VfL? Also ich finde es außerordentlich wichtig, in dieser Diskussion auseinanderzuhalten zwischen den Begriffen Schuld und Mitschuld und Verantwortung und Mitverantwortung. Der Grund, warum man das auseinanderhalten muss, ist, über Schuld und Mitschuld kann man streiten. Hat die Mannschaft Schuld? Hat der Aufsichtsrat von VW Schuld? Hat der Trainer Schuld? Hat der Papst Schuld? Sind die Erdstrahlen? Über Verantwortung und Mitverantwortung kann man nicht streiten. Die Verantwortung ist klar geregelt. Als erstes ist verantwortlich der Eigentümer, dann der Geschäftsführer für Sportliche, in dem Fall Allofs, dann der Trainer und dann die Mannschaft. Das ist erstmal wichtig, das auseinanderzuhalten. Wenn man also sich über die bisherige Saison, in dem Saisonverlauf unterhält, muss man sagen, von der Verantwortung her ist ganz klar der Trainer in der Verantwortung vor der Mitverantwortung der Mannschaft. Was natürlich nicht die Mannschaft aus der Verantwortung wegnimmt, aber den Trainer, der steht in der Verantwortung einfach über ihn, oder der Geschäftsführer alles natürlich auch. Und wenn man sich also jetzt mal die Saison anschaut, wie sie gelaufen ist und wie sie bisher gelaufen ist, wie sie, glaube ich, auch bis zum Ende durchlaufen wird, dann ist die Kernfrage die Zukunftsfähigkeit. Trauen wir uns zu, mit dieser Konstellation, mit diesem Trainer, mit dem Grundgerüst dieser Mannschaft in die nächste Saison zu gehen, ohne in den Abstiegskampf zu kommen? Und da ist für mich das Wichtigste, gibt es Anhaltspunkte dafür, belastbare Anhaltspunkte dafür, dass es dem Trainer Hecking gelingt, das sinkende Schiff, das wir quasi seit, ja, wenn man ehrlich ist, seit dem 5:1 in München sehen kann, dieses sinkende Schiff aufzuhalten. Und ich finde keinen einzigen Anhaltspunkt, der in die Richtung deutet, er könnte das schaffen, er könnte irgendetwas diesbezüglich bewegen aus dieser Bewegung heraus. Und für mich ist das allerdeutlichste, nach außen hin auch nachvollziehbare Signal. Man muss sich nur mal die Kommentare von Hacking nach den Spielen, und nehmen wir ruhig mal von da an, wo wir 5:1 in München mit diesem unglaublichen Lewandowski-Show einen auf die Mütze gekriegt haben, nach einer großartigen ersten Halbzeit, in der wir 1:0 geführt haben. Ich glaube, das war ein Knacks, der dazu geführt hat, dass es dem Trainer danach nicht mehr gelungen ist, die Mannschaft in Anführungsstrichen als Mannschaft anzusprechen, zu motivieren. Und das zusammengefasst, wenn ich das zusammenfasse, wenn ich sage, erstens, der Trainer ist verantwortlich, zweitens, ich sehe seit Mitte der ersten Halbserie keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es der Trainer schafft, die Mannschaft anzusprechen, die Mannschaft zur Leistung zu motivieren. Die Champions League lassen wir mal bitte außen vor. Und ich sehe deshalb auch keine Idee, wie es nächstes Jahr weitergehen könnte. Ich bin gar nicht bei spieltaktischen Überlegungen, die ja auch immer diskutiert werden. Hat der Trainer das richtige spieltaktische Konzept? Da bin ich gar nicht. Ich bin einfach nur bei der phänomenologischen Wahrnehmung. Was sehe ich? Was sagt der Trainer nach jedem Spiel? Und wenn du dir den Kommentar nach dem Spiel gegen Bremen durchliest, den kannst du ersatzweise für die anderen 20 Spiele der vergangenen Saison, die wir gespielt haben, genauso darunter kleben. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich sage, dann muss man handeln. Dann gehen wir doch mal ins Detail. Was wirfst du denn dem Trainer konkret vor? Ich werfe dem Trainer gar nichts vor. Überhaupt nichts. Der hat auch keine Schuld in dem Sinne, dass er irgendwas falsch macht, sondern ich gucke einfach nur und gucke, er hat die Verantwortung dafür. Wir sehen ein Schiff, das dem Abgrund entgegendriftet, wo wir in der Bundesliga keinerlei Punkte sehen, wie er es schaffen könnte, nach oben zu bringen. Folglich ist es vernünftig und richtig, in Anführungsstrichen, zu sagen, das muss jemand anders probieren. Und das ist kein Vorwurf, dass er was falsch gemacht hat oder dass ich sehe, irgendjemand anderes könnte was besser machen. Das hat damit gar nichts zu tun. Es gibt auch einen anderen Aspekt, der, finde ich, ganz wichtig ist. Das ist der Aspekt der Beschädigung. Es gibt einen optimalen Zeitpunkt, wo man die geringstmögliche Beschädigung von Verein, von dem sportlichen Erfolg und von der Person des Trainers haben kann. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, dass nach dem Spiel in Madrid der optimale Zeitpunkt ist, es ist ja immer noch der Zeitpunkt, ja, dass der Trainer Hacking seinen Hut nimmt und sagt, ich habe Großartiges geleistet, ich habe Großartiges erreicht mit der Mannschaft. Wir sind Pokalsieger geworden, wir haben zuerst die Europa League gerockt, dann sind wir Pokalsieger geworden, dann sind wir, Supercup-Sieger geworden, dann haben wir eine großartige Champions League-Runde gespielt, die war ja wirklich großartig. Wir waren bis zur letzten Sekunde in Madrid kurz davor, vor das Halbfinale zu ziehen, und Manchester City wäre keineswegs unschlagbar gewesen. Dann wären wir in Mailand gewesen, wenn wir Glück hätten, wären wir auf Atletico Madrid getroffen, da ist alles möglich. Also ich habe eine großartige Saison hinter mir, ich habe eine großartige Zeit von 3,5 Jahren, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu gehen. Klammer auf, es kann nämlich nur noch schlechter werden. Es kann nur noch schlechter werden. Nach dem, was ich davor gesagt habe, glaube ich, dass wenn wir den Trainer nicht wechseln, nächste Saison eigentlich nur noch gegen den Abstieg spielen können. Weil, ich sag mal, man muss auseinanderhalten zwischen, ist ein Trainer ein guter oder ein schlechter Trainer? Für mich ist das kein Kriterium. Alle Trainer in der Bundesliga sind gute Trainer. Keiner kann dort ernsthaft länger als 3 Monate trainieren, wenn er ein Depp ist. Das gibt es gar nicht. Ja? Sondern es gibt Zeitpunkte, wann ist ein Trainer richtig oder falsch. Und dann müssen wir nur gucken, deswegen kein Vorwurf, dann müssen wir nur gucken, wann geht ein Mourinho bei Chelsea? Ja? Wann ist ein Heinkes bei Real Madrid gegangen? Da ist der Champions League-Sieger geworden mit Real. Er ist gegangen. Aus gutem Grund. Ja? Wann ist ein Heinkes bei Bayern München gegangen worden? Der hatte gerade das Triple geholt, weil man bei den Verantwortlichen meinte, es wäre der richtige Zeitpunkt, jetzt was anderes anzufangen. So, und das, also ich brauche von Klopp und von Favre will ich gar nicht reden. Man muss sich nur mal anschauen, die Idee zu sagen, ein Trainer muss, bis er tot ist, bei einem Verein sein. Die ist, glaube ich, vom Grundsatz her, dem widerspricht dieses Geschäft. So vielleicht. Ganz vielen Fans sprichst du ja aus der Seele, was diese Beurteilung angeht. Jetzt gibt es aber auch eine Menge Institutionen, die das völlig anders sehen. Beziehungsweise, wenn man sich den Großteil der Medien anschaut, gibt es überraschenderweise, ja, wenn das alles so ist, wie du sagst, keine Trainerdiskussion. Und auch Klaus Allofs hat sich ja hingestellt und hat gesagt, ein Trainerwechsel steht nicht zur Debatte, eher wird was an der Mannschaft gemacht in diesem Sommer. Wie beurteilst du das, dass diese Diskussion ja mehr oder weniger dann eine Fan-Diskussion ist? Und warum ist das so aus deiner Sicht? Ja, ich halte das für eine ausgezeichnete Sache, dass das so ist, weil dadurch niemand beschädigt wird. Ich halte das für ganz ausgezeichnet. Ich finde das ganz schrecklich, diese Diskussion, die wir vor ein oder zwei Jahren bei Schalke 04 damals erlebt haben, wo ein Jahr lang der Trainer Kellermann immer wieder in der Debatte, in der Diskussion stand, ja, und wenn er das nächste Spiel gewonnen hat, dann wieder nicht und dann wieder doch. Das ist ganz schrecklich. So demontiert man Personen. Ich finde es viel vernünftiger. Ich habe keine Ahnung, was er alles wirklich denkt. Ich halte sehr auseinander, was sagen die in den Medien und was denken die wirklich. Ich halte es für ausgesprochen, was kann er und was darf er? Ja, der ist ja dem Eigentümer letztendlich verantwortlich. Was wollen die sehen, was wollen die nicht sehen? Ich halte es für außerordentlich schlau zu sagen, wir haben jetzt 3,5 Jahre Hecking hinter uns. Wir haben eine großartige Leistung von der Mannschaft unter Hecking gesehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, zu neuen Ufern aufzuschlagen und gar nicht so groß darüber zu reden, dass, was wir dieses Jahr in der Bundesliga gesehen haben, ja, also mindestens in der Rückserie, ja nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich Abstiegsniveau war. Wir sind ja Absteiger in der Rückrundentabelle, das muss man sich immer klar machen. Ja, wir haben in der gesamten Saison kein einziges Kontertor geschossen, nicht eins. Nicht eins, ja, in der Bundesliga jedenfalls nicht. Ja, wenn man sich mal anschaut und jedes Spiel wird mindestens genauso schlecht wie das vorherige. Ja, und es sind ganz wenige Ausreißer. Das muss man doch alles gar nicht breittreten. Und da ist es doch ganz schlau, überhaupt nicht irgendwelche Trainerdiskussionen aufkommen zu lassen, sondern irgendwann mal tritt alles an die Öffentlichkeit und sagt, ich habe mich entschieden, nach diesen 3,5 wunderbaren Jahren beim VfL Wolfsburg, ich mache jetzt was anderes. Das wäre schlau, das wäre vernünftig, das wäre gut für den VfL, das wäre gut für die sportliche Entwicklung, das wäre gut für Hecking, das wäre gut für alles. Wenn er das nicht schafft, und übrigens, wenn er selber nicht auf die Idee käme, dann könnte ihm ja alles auf die Idee zu bringen, das sozusagen. Oder der Aufsichtsrat könnte alles sagen, sag ihm das mal. Ja. Und wenn wir das aber nicht tun, dann wird es nur schlimmer. Weil ich sage dir, die werden definitiv nächstes Jahr Probleme haben. Definitiv. Ja. Und dann ist, das ist viel schlechter. Das ist viel schlechter für alle Beteiligten. Von daher, noch ist nichts passiert im Sinne von vergurkt. Optimal wäre, ja, wenn alles längst im Kopf hätte, wer könnte Nachfolger sein, wie kann man das entsprechend machen. Und optimal wäre, wenn sie das so einziehen, dass die ganze Vorbereitung für die nächste Saison mit dem Kader, den sie sich vorstellen können, der sich auch uns vorstellen kann, das darf man nicht ganz auseinanderhalten, ja, und auch mit dem Trainer, mit der Spielphilosophie, die sie vorstellen können, in die nächste Saison Vorbereitung gehen würden. Wenn sie das nicht tun, sondern in der nächsten Saison irgendwann unterjährig die Pferde wechseln, und da würde ich jetzt mal einfach, ich sag mal, ein Jahresgehalt draufsetzen, dass es dazu kommt. Ja, mein Jahresgehalt wurde gemerkt, das ist so klein auch nicht. Da würde ich einfach draufsetzen, dazu wird es kommen. Und das wäre schade für alle Beteiligten. Dazu war Hecking viel zu erfolgreich. Nur um das nochmal zu unterfüttern, der VfL Wolfsburg hat sicherlich keine überragende Rückrunde gespielt, aber ist trotzdem kein Absteiger. In der Rückrundentabelle liegt der VfL auf Platz 14. Und ich würde dagegen schon sagen, dass ordentlich was vergurkt worden ist, denn wenn man sich die Ziele anschaut, die man hatte in der Saison, Verteidigung des Champions-League-Platzes, den Abstand verkürzen auf Bayern, ist das durchaus in die Hose gegangen. Aber das nur am Rande. Ich habe aber trotzdem nochmal eine Nachfrage. Ich habe das verstanden, dass der Trainer in der Verantwortung steht und auch die Verantwortung für die Leistungen übernehmen muss. Das habe ich verstanden. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum du glaubst, dass Hecking nicht mehr die Kurve kriegt. Weil er seit einem Dreivierteljahr die Kurve nicht kriegt. Weil ich sämtliche Spiele, die ich mir anschaue, sämtliche Spiele, ich sag mal, für mich war, ich dachte das vorhin schon, das 5:1, das wir in München kassiert haben. Seit dieser Zeit. Ja, es ist null Positives passiert in der Mannschaft, abgesehen von den Champions League-Spielen. Das ist eine andere Nummer, ja, sage ich mal. Und es ist ja geradezu desaströs, ja, wenn man weiß, die letzten 3-4 Spiele, wo wir die Punkte nicht geholt haben, wenn man sie geholt hätte, wäre man nächstes Jahr international dabei. Das ist ja ein Drama ersten Ranges, dass wir nächstes Jahr international nicht vertreten sind. Das halte ich immer für eine beschlossene, ausgemachte Sache. Das ist ein Drama, weil erstens werden Spieler gehen wollen und können, ja, und zweitens werden Spieler, die eigentlich zu uns gekommen wären, nicht kommen. Ja, das ist ein Rückschlag, der, ja, es ist ein Quantensprung nach unten. Ja, und das hätte Hecking verhindern müssen, wenn er es gekonnt hätte. Er konnte es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist mir jetzt ganz egal. Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche. Das heißt, Hecking hat aus deiner Sicht auch nicht, sagen wir es mal, mildernde Umstände verdient, dass zum Beispiel die Mannschaft in der Champions League viel lieber gelaufen ist, dass es ganz, ganz viele Verletzte gegeben hat oder auch, dass ja quasi mit Saisonbeginn zwei der wichtigsten Kreativspieler abhanden gekommen sind mit De Bruyne und Perisic. Das führt nicht dazu, dass er da bei dir in einem besseren, also der Trainer bei dir in einem besseren Licht steht. Ja, das Wort mildernde Umstände, finde ich, ist die völlig falsche Guckweise oder eine völlig ja nicht hilfreiche Guckweise bei der Situation. Das tut ja so, als ob Hacking auf einer Anklagebank steht. Steht er gar nicht. Niemand stellt irgendjemand auf irgendeine Anklagebank. Naja, wenn ich den einen oder anderen Kommentar so lese, dann denke ich, gefühlt ist das schon so. Nein, man muss nur feststellen, du, das ist doch überhaupt nichts Schlimmes, wenn ein Trainer nach 3,5 Jahren den Verein wechselt. Ganz unter uns gesagt, das ist nirgendwo anders. Das ist nirgendwo anders. Also die Trainer, die länger als 3,5 Jahre beim Verein sind, den muss man lange zählen. Also der steht doch überhaupt nicht auf der Anklagebank, sondern es ist einfach umgekehrt so, was heißt mildernde Umstände, es ist einfach so, du guckst hin und siehst, ein Dreivierteljahr lang kann er die Situation so, wie sie jetzt ist, ohne Perisic, ohne KDB, weiß der Geier was nicht, alles verletzt, verdost, wir brauchen das alles nicht runterspielen, kann er die Situation nicht zum Besseren wenden. Wenn einer ein Dreivierteljahr lang eine Situation nicht zum Besseren wenden kann, ganz im Gegenteil, sie nur noch schlechter wird, ja, wo muss man denn noch überall verlieren, wo muss man denn noch überall sich blamieren und keinen einzigen Angriff nach vorne bringen, damit man erkennen kann, da wird was. Also ich weiß, das Wort mildernde Umstände finde ich da trifft überhaupt nicht. Dann nenne ich es mal Punkte auf der Habenseite von Dieter Hecking, wo ich gerne noch ein paar hinzufüge, nämlich, dass es seit Amtsantritt von Hecking in Wolfsburg sowohl sportlich als auch dann von den Erfolgen her stetig bergauf gegangen ist. Würdest du dazu stimmen? Ja, selbstverständlich, natürlich. Das ist ja unübersehbar, also nicht nur von den Titeln und von den Erfolgen, auch vom Spielerischen, von dem Spaß an der Freude, den die Mannschaft entwickelt hat, den das Publikum entwickelt hat. Am allerwichtigsten auch der Außenauftritt von Hecking im letzten Jahr, in dem Erfolgsjahr, großartig. Seine Interviews, seine Auftritte im Sportstudio, im Doppelpass, wo auch immer, das war das Beste, was wir je gehabt haben. Da kannst du am Magazin alles, was wir hatten, alles in die Tonne treten. Ganz großes Kino von Hecking und von Alofs. Ja, so, da gibt es null Abstriche dagegen zu machen. Und es ist einfach so, dass die Zeit nach diesem Wahnsinnsjahr, dem letzten Jahr, die ist, wodurch auch immer das ausgelöst wurde oder wie auch immer, ist erstmal ins Negativrutschen gekommen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Schafft man es, in dieser Negativrutschphase, ja, wieder die Kurve nach oben zu kriegen? Und natürlich kann man Rückschläge sind selbstverständlich in der Entwicklung von Mannschaft und Verein, aber ein dreiviertel Jahr lang dauernder Rückschlag ist kein Rückschlag mehr. Das ist ein sinkendes Schiff. Ja, genau, darauf wollte ich so ein bisschen auch hinaus eben mit der Frage. Nämlich Klaus Allofs hat gesagt, der Aufstieg bei uns ging so schnell oder die Entwicklung, dass da Rückschläge quasi gar nicht eingepreist waren, sie aber durchaus kommen können. Und deswegen wollte ich eigentlich noch mal ein paar Zahlen sprechen lassen für die Leistung von Dieter Hecking. Und zwar hat er seit Amtsantritt 115 Spiele für den VfL Wolfsburg bestritten als Trainer und davon 74% nicht verloren. Also eine deutlich positive Bilanz auch bei den Toren, nämlich hat er eine Tordifferenz von plus 53 und er hat auch einen, ja, sozusagen den besten Punktedurchschnitt bei den VfL-Trainern, zumindest auch in den letzten Jahren, wenn man das mit Magath oder mit Köstner auch vergleicht, mit 1,67 Punkte im Schnitt. Daraus könnte man jetzt eigentlich auch ablesen, dass Hecking eigentlich alles mitbringt, um das sinkende Schiff, ja, oder das schlingernde Schiff wieder auf Kurs zu bringen, wie du es ausgedrückt hast. Das ist spannend, dass du das so sagst. In der Gesamtbeurteilung sind wir doch einer Meinung, du und ich. In der Gesamtbeurteilung der Leistung von Hecking würde ich sagen, das ist, solange ich gucke, bei weitem der erfolgreichste und beste Trainer, den der VfL je gehabt hat. Aber nicht im letzten Dreivierteljahr. Wenn das ein Monat gewesen wäre, wenn das zwei Monate gewesen wäre, wenn das fünf Spiele gewesen wären. Nein, es waren nicht fünf Spiele, es waren aber 25 Spiele. Und das ist zu lang. Das ist zu lang, nicht als Vorwurf, das darf nicht so lange dauern, sondern dann kriegst du das Ruder nicht mehr um. Das ist das. Das funktioniert psychologisch nicht. Das funktioniert psychologisch nicht, wenn du 25 Mal hintereinander zu deiner Mannschaft in die Kabine gehst, sagst, Leute, wir haben einen individuellen Fehler gemacht, wir müssen ihn abstellen, nächstes Mal muss es besser werden. Dann machst du 25 Mal hintereinander. Soll ich einfach sagen, keine Sau interessiert sich beim 26. Mal dafür. Keine mehr. Und so tritt die Mannschaft ja auch auf. Er kommt einfach nicht mehr an. Ob er spieltaktisch variabel genug ist, ist eine andere Debatte. Da gibt es ja genug Leute, die sagen, im Blog liest man das immer wieder und da habe ich auch, ich habe da nicht genug Ahnung von, um mich da kompetent zu äußern. Ja, ich habe den Verdacht, dass es Trainer gibt, die variabler sind als er. Ja, aber mein allergrößter Hinweis ist der, einfach phänomenologisch gucken, Der hat wunderbare 3,5 Jahre, aber leider die letzten, ich sag mal, 25 Spiele ist die Bilanz nicht so, wie du sie schreibst, sondern ist die Bilanz, die, da wirst du wenig Trainer finden, die so lange so unerfolgreich sein durften, ohne dass irgendeiner sagt, haben wir vielleicht ein Problem. Zusammenfassend also gesagt, die Zeit ist abgelaufen und es muss ein neuer Impuls her. Ja, selbstverständlich. Dann sag mal, wer sollte es denn machen? Wen hast du denn da auf dem Zettel? Also da muss ich leider die Hose runterlassen. Ich habe keine Ahnung. Weil das Problem bei so einer Geschichte ist erstens, der muss mit Alofs zusammen können. Ja, also zum Beispiel, wenn du einen Namen wie Favre genannt wird, der mag sicherlich ein guter und interessanter Trainer sein. Aber wenn der mit Alofs nicht zusammen kann, weil der Favre ist ein Eigenbrötler und der kann das gar nicht leiden, wenn der Alofs ihn da reinhustet oder sowas, dann ist das eine Totgeburt. Ja, umgekehrt wäre für Favre das natürlich ein ideales Pflaster, weil es das erste Mal wäre in seiner gesamten Trainerlaufbahn, dass er über vernünftige finanzielle Ressourcen verfügen kann. Der musste doch bei Hertha und wo er überall gewesen ist, musste der doch immer mit Kleingeld auskommen und bei Gladbach auch. Ja, so, und das wäre für Favre sicherlich sehr reizvoll, aber Favre ist als ein Trainer, der im Moment zu haben ist, ich spreche nicht von Trainern, die bei anderen Vereinen sind, der im Moment zu haben ist, für den wäre sicherlich sowohl Red Bull Leipzig als auch der VfL aus dem Gesichtspunkt heraus interessant gewesen oder wäre interessant, weil er dort mit finanziellen Ressourcen was bewegen kann. Aber Red Bull hat gesagt, Favre steht bei uns überhaupt gar nicht auf dem Zettel. Und es ist völlig klar, warum. Weil natürlich ein Ralf Rangnick als Sportdirektor und Favre, das ist tot. Das ist Krieg. Und ich befürchte, das wäre auch mit Alofs so, aber das weiß ich zu wenig. Man kennt da ja nur so die Presse. Das heißt, ich kann überhaupt nicht sagen, welcher Trainer in dieses Konstrukt mit Alofs dort gut reinpassen würde. Ich bin schon dafür, ein bodenständiger Trainer. Also ich fand damals es wunderbar, dass man Gott sei Dank nicht irgendwelche schillernden Figuren aus der internationalen Welt geholt hat. Ich glaube schon, dass zum VfL Wolfsburg und zu Alofs ein bodenständiger Trainer passt. Aber ob das jetzt einer von den bekannten Kandidaten sein muss und welcher da besser ist als der andere, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass einfach die Tatsache, wenn ein anderer Trainer antritt, ein anderer Trainer, der das kann, was alle Trainer können, wenn sie in der Bundesliga halbwegs erfolgreich arbeiten, dann wird es besser. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch nicht für immer und ewig, dann wird es für einen gewissen Zeitraum besser werden. Das ist so, glaube ich, in dem Geschäft. Und wenn das nicht passiert, ich bin mir ziemlich sicher, dass uns die Spieler wie ein singendes Schiff verlassen werden. Da wette ich mal einfach drauf. Und was noch viel schlimmer ist, es kommen auch nicht mehr die Spieler, die eigentlich kommen wollten. Weil die sehen das. Die sehen die Misserfolgsstory nach einem Jahr als Pokalsieger, Vizemeister, Supercup-Sieger, Super Champions League-Saison. Sehen die eine Rückrunde, die ein Abstieg ist. Was wollen die denn da? Da will doch keiner hin. Die Spieler haben doch im Wesentlichen, und das kann man denen überhaupt nicht vorwerfen, nur ein wichtiges Ziel, ihre eigene Karriere. Es ist doch heute, gibt doch keinen Spieler, der nicht was anderes als Nummer 1 Priorität bei sich im Kopf hat, als seine persönliche Karriere. Die Zeiten von Uwe Seeler, der sagt, ich bin in Hamburg groß geworden, dann muss ich sterben, die sind doch lange vorbei. Ja. Und das kann man den Spielern auch gar nicht vorwerfen, tue ich auch gar nicht. Aber wenn man das weiß, muss eigentlich jeder Spieler sagen, ich muss weg vom VfL, solange sich da nicht irgendwelche äußeren Anzeichen zeigen, dass da was besser wird. Und wie gesagt, das einzige nach außen erkennbare Anzeichen, dass was besser wird, ist ein neuer Trainer. Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Stimmt, aber interessant fand ich es trotzdem. Das war User Diego 1953. Seit den 60er Jahren Vereinsmitglied beim VfL und sehr aktiv bei Wolfsblog.de mit seiner ganz klaren Meinung, dass dem VfL nur geholfen werden kann mit einem neuen Trainer. Ja, danke dir für das Gespräch. Danke dir, Lenny, fürs Interview. Ja, gern geschehen und ich bin euch natürlich auch noch meine Meinung zu dem Thema schuldig. Und die sieht erstmal so aus, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Denn, wie wir ja gemerkt haben, ist das durchaus kontrovers und ja, geht ein bisschen hin und her. Man kann diese Argumente tatsächlich ins Feld führen, insbesondere die miserablen Vorstellungen in der Bundesliga in Summe, wo ja keiner zufrieden ist, inklusive des Trainers. Die zentrale Frage wird sein, und da bin ich froh, dass ich da nicht am Tisch sitzen muss, sind die verfehlten Ziele, ist das, was wir an Punkteausbeute, an Platz, was am Ende bei rauskommt, ist das, ja, deckungsgleich kann man ja nämlich sagen, aber ist das noch ausreichend? Reicht das zur Versetzung? Oder muss man sich Gedanken über die Zukunft machen? Ich sehe es im Moment nicht so negativ wie Diego, und zwar aus folgenden drei Gründen. Erstens, Fußball ist ein Tagesgeschäft. 3 Siege zum Saisonauftakt und es interessiert keine Sau mehr, was diese Saison gewesen ist. Das ist mal so. Positiv haben wir es ja in der letzten Saison gesehen, ja. Pal Dardai in der Saison davor, quasi Abstiegskandidat mit Hertha BSC, auch gerade so den Job gerettet. Jetzt der große Triumphator mit Ausblick aufs internationale Geschäft. Negativ ist der Kollege Favre, den wir im Interview auch gerade schon genannt hatten. Ja, Bombensaison, Bombenarbeit in Gladbach abgeliefert, dann läuft es zu Beginn der Saison genau andersrum, nämlich überhaupt gar nicht, und Rücktritt. Zweitens, der VfL hat aus meiner Sicht gut gewirtschaftet, steht gut da. So gut aus eigener Kraft kann ich mich nicht erinnern, dass das mal der Fall gewesen ist. Und die Spieler werden deswegen auch immer noch nach Wolfsburg kommen. Wolfsburg ist, zumindest was das Finanzielle angeht, immer noch ein gutes Pflaster. Ich glaube, da kann man durchaus immer noch mit wuchern, egal was jetzt bei der VW-Krise letztendlich bei rauskommt. Ich sehe das Ganze nicht so negativ. Ich möchte es auch gar nicht so negativ sehen. Und wenn sie nicht kommen, dann ist das eine Chance für den Nachwuchs. Wir haben eine super Nachwuchsarbeit und da könnte man dann auch noch viel mehr die Gelegenheiten, die Kapazitäten nutzen, die dort vorhanden sind. Und drittens, wenn ich die gesamte Thematik, alle Vor- und Nachteile ganzheitlich betrachte, dann bin ich der Meinung, dass Dieter Hecking dem Verein gut getan hat. In der Vergangenheit hat er die Erfolge und in Sachen Außenwirkung hat er das richtige Auftreten an den Tag gelegt, so wie ich es mir eigentlich auch letztendlich gewünscht habe für einen Verein, dass wir da letztendlich diese Kontinuität, die wir Jahre nicht gehabt haben, reinbekommen haben. Und er hat es aus meiner Sicht verdient, diese Probleme oder die Misere, die in dieser Saison zutage getreten ist, dass er es korrigieren kann, dass er die Probleme beheben kann. Und ich finde, diese Chance sollte man ihm letztendlich auch geben in der kommenden Spielzeit. Die Mechanismen des Marktes werden früher oder später sowieso greifen und ich glaube auch nicht, dass es dann zu spät sein dürfte. Ich sehe auf keinen Fall den VfL dem Abstieg entgegentrudeln oder sonst was. Das glaube ich einfach nicht oder beziehungsweise möchte ich es auch nicht glauben. Aber ich habe keine Glaskugel dabei, jedenfalls ausnahmsweise mal heute nicht. Und ich kann auch verstehen, dass es ganz viele Kritiker gibt, die sagen, mit Hecking, das wird nichts mehr. Das ist aufgrund der Tatsache und der enttäuschenden Saison auch ja, korrekt und geschuldet, dass man diese Meinung letztendlich hat. Ich habe noch eine leicht andere und bin geneigt, dass da noch vom Bonus oder vom Kredit, nehmt das, wie ihr es wollt, gezehrt wird. Ja, so viel dazu. Das war die Spezialausgabe des Wölferadios zum Thema, ist Dieter Hecking noch der richtige Trainer für den VfL? Auch hier bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Macht's gut. Ciao, ciao. Wölferadio, der VfL-Podcast.